Kapitel 9, Teil 1 aus Der Doppelgänger. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Der Doppelgänger von F.M. Dostojewski, übersetzt von Hermann Röll. Alles, sogar die Natur selbst, schien sich gegen Herrn Goljatkin verschworen zu haben. Aber er stand noch auf seinen Füßen und war noch nicht besiegt. Er fühlte, dass er nicht besiegt war. Er war bereit, weiter zu kämpfen. Als er nach der ersten Betäubung wieder zur Besinnung kam, rieb er sich mit einem solchen Gefühl der Energie die Hände, dass man schon bei seinem bloßen Anblick zu dem Schlusse kommen konnte, er werde nicht nachgeben. Übrigens war die Gefahr ihm nahe auf dem Leib gerückt und offensichtlich geworden. Auch dies fühlte Herr Goljatkin. Aber wie sollte er ihr begegnen, dieser Gefahr? Das war die Frage. Für einen Augenblick schoss Herrn Goljatkin sogar folgender Gedanke durch den Kopf. Wie wär's, wenn ich die ganze Sache laufen ließe und einfach verzichtete? Was wäre dabei? »Na, gar nichts. Ich werde still für mich leben, als ob ich es gar nicht wäre«, dachte Herr Goljatkin. »Ich werde alles fahren lassen. Ich bin es nicht. Punktum.« »Er wird ebenfalls still für sich leben und vielleicht auch verzichten?« »Er wird scharwenzeln, der Halunke wird scharwenzeln und sich hin und her drehen, aber er wird doch verzichten. So muss es gemacht werden. Ich werde durch Demut siegen. Und wo ist denn eine Gefahr?« »Nun, was für eine Gefahr besteht denn? Ich möchte wohl, dass mir jemand nachwiese, wo bei dieser Angelegenheit eine Gefahr steckt. Das Ganze ist eine Lumperei, eine ganz gewöhnliche Geschichte.« Hier stockte Herr Goljatkin in seinen Überlegungen. Die Worte erstarben ihm auf der Zunge. Er schalt sich sogar für diesen Gedanken aus und klagte sich niedriger Gesinnung und arger Feigheit wegen dieses Gedankens an. Aber seine Sache kam trotzdem nicht vom Fleck. Er fühlte, dass es im gegenwärtigen Augenblicke für ihn dringend notwendig war, sich zu irgendetwas zu entschließen. Er hatte sogar die Empfindung, dass er demjenigen viel geben würde, der ihm sagte, wozu er sich eigentlich entschließen müsse. Na, aber wie sollte er das erraten? Übrigens hatte er auch keine Zeit, sich mit Raten abzugeben. Auf jeden Fall nahm er, um keine Zeit zu verlieren, eine Droschke und fuhr schnell nach Hause. »Nun, wie fühlst du dich jetzt?« dachte er bei sich. »Wie ist dir jetzt zumute, Jakob Petrowitsch? Was wirst du machen? Was wirst du jetzt anfangen, du Schuft, du Halunke? Da hast du dich nun in die ärgste Lage gebracht, und jetzt weinst du, jetzt winselst du.« So verhöhnte Herr Goljatkin sich selbst, während er auf dem Sitze der rüttelnden und stoßenden Equipage seines Rosselenkers auf- und niederhüpfte. Sich zu verhöhnen und in dieser Weise seine Wunden aufzureißen, war in diesem Augenblicke für Herrn Goljatkin eine Art von hohem Genusse, ja beinahe eine Wonne. »Na, wenn jetzt«, dachte er, »irgendein Zauberer käme, oder er es sich auf amtlichen Wege so gestaltete, dass man mir sagte, Goljatkin, gib einen Finger von deiner rechten Hand her, dann sollst du quitt sein. Es soll dann keinen anderen Goljatkin geben, und du wirst glücklich sein. Nur den Finger wirst du nicht mehr haben. Dann würdest du den Finger hingeben, du würdest ihn unbedingt hingeben, würdest ihn hingeben, ohne die Stirn zu runzeln. Hol der Teufel diese ganze Geschichte«, rief der verzweifelte Titularrat schließlich. »Wozu ist denn das alles passiert? Dass das alles auch passieren musste, gerade das, ausgerechnet das, als ob nicht irgendetwas anderes hätte passieren können. Und alles war vorher gut, alle waren zufrieden und glücklich, aber nein, es musste dies passieren. Übrigens ist mit Worten dabei nicht zu helfen, da muss gehandelt werden.« So hatte Herr Goljatkin, als er seine Wohnung betrat, sich schon beinahe zu irgendetwas entschlossen. Ohne zu zaudern, griff er nach seiner Pfeife und aus Leibeskräften daran saugend und Rauchwolken nach rechts und links ausstoßend, begann er in großer Aufregung in seinem Zimmer hin und her zu laufen. Unterdessen fing Petruschka an, den Tisch zu decken. Endlich war Herr Goljatkin mit seinem Entschlusse ins Reine gekommen. Er warf plötzlich die Pfeife hin, zog sich den Mantel an, sagte, er werde nicht zu Hause zu Mittag essen und lief aus der Wohnung. Auf der Treppe holte ihn Petruschka ganz atemlos ein, der den von ihm vergessenen Hut in der Hand hielt. Herr Goljatkin nahm den Hut hin und wollte sich so obenhin mit ein paar Worten vor Petruschka entschuldigen, damit dieser nicht auf irgendwelche besonderen Gedanken käme. Er wollte sagen, es sei etwas derartiges vorgefallen, dass es einem leicht passieren könne, den Hut zu vergessen und so weiter. Aber da Petruschka ihn nicht einmal ansehen mochte, sondern sogleich wieder wegging, so setzte auch Herr Goljatkin ohne weitere Auseinandersetzungen seinen Hut auf und lief die Treppe hinunter. Er sagte sich, vielleicht werde alles sich gut gestalten und die Sache sich irgendwie zurechtschieben. Und obwohl er die erfrorenen Stellen an seinen Fersen unangenehm fühlte, trat er auf die Straße hinaus, nahm sich eine Droschke und fuhr schnell zu Andrei Filipowitsch. »Wäre es übrigens nicht besser, es bis morgen zu lassen«, dachte Herr Goljatkin, während er nach dem Klingelzuge an Andrei Filipowitschs Entretür griff. »Was habe ich ihm denn auch eigentlich Besonderes zu sagen? Etwas Besonderes liegt hier überhaupt nicht vor. Die Sache ist ja so jämmerlich, wirklich jämmerlich, ekelhaft. Das heißt, beinahe ekelhaft. So wie dies alles, dieser ganze Vorfall.« Plötzlich zog Herr Goljatkin an dem Klingelzuge. Die Klingel ertönte. Von innen wurden Schritte vernehmbar. Nun verwünschte Herr Goljatkin sich geradezu wegen seiner Übereilung und Dreistigkeit. Die Unannehmlichkeiten, die er vor kurzem gehabt, aber über den amtlichen Dingen beinahe vergessen hatte, und sein Rencontre mit Andrei Filipowitsch kamen ihm jetzt sofort wieder ins Gedächtnis. Aber zum Davonlaufen war es bereits zu spät. Die Tür wurde geöffnet. Zu Herrn Goljatkins Glücke wurde ihm geantwortet, dass Andrei Filipowitsch nicht vom Dienst nach Haus gekommen sei und nicht zu Hause zu Mittag gegessen habe. »Ich weiß, wo er zu Mittag gegessen hat. Er pflegt bei der Ismailowski-Brücke zu Mittag zu essen«, dachte unser Held und freute sich gewaltig. Auf die Frage des Dieners, wen er seinem Herrn als dagewesen melden solle, erwiderte er, »Schon gut, ich werde später noch einmal wiederkommen, mein Freund«, und lief sogar mit einer gewissen Munterkeit die Treppe hinab. Als er auf die Straße hinaustrat, entschied er sich dafür, den Wagen zu entlasten und den Kutscher abzulohnen. Als der Kutscher um ein Trinkgeld bat mit der Begründung, »Ich habe lange warten müssen, mein Herr, und habe meinen Traber für euer Gnaden nicht geschont«, da gab er ihm auch 5 Kopeken Trinkgeld und sogar recht gern. Er selbst ging zu Fuß. »Die Sache ist allerdings von der Art«, dachte Herr Goljatkin, »dass man sie nicht so weitergehen lassen darf. Indessen, wenn man es überlegt, so recht überlegt, warum soll man sich denn eigentlich deswegen Mühe machen? Naja, ich will nur sagen, warum soll ich mir deswegen Mühe machen? Warum soll ich mich plagen, mich quälen, mich peinigen, mir das Leben verderben? Erstens ist die Sache einmal geschehen und lässt sich nicht ungeschehen machen. Nein, ungeschehen lässt sie sich nicht machen. Erwägen wir sie einmal so. Da erscheint ein Mensch. Es erscheint ein Mensch mit ausreichender Empfehlung. Es heißt darin, er sei ein brauchbarer Beamter, habe sich gut geführt. Er ist nur arm und hat allerlei Unannehmlichkeiten auszustehen gehabt. So Klatschgeschichten und Zänkereien. Na, Armut ist ja keine Schande. Also, was geht mich die Sache an? In der Tat, was ist das für dummes Zeug? Na, da trifft es sich nun, dass dieser Mensch so gestaltet ist, von der Natur selbst so gestaltet ist, dass er einem anderen Menschen so ähnlich sieht wie ein Ei dem anderen, dass er die vollkommene Kopie eines anderen Menschen ist. Soll er nun deswegen bei der Behörde keine Aufnahme finden? Wenn das Schicksal, wenn einzig und allein das Schicksal, wenn einzig und allein der blinde Zufall daran schuld ist, soll man ihn dann missachten wie einen alten Lappen und ihm nicht gestatten, ein Amt zu verwalten? Wo bleibt da bei solchem Verfahren die Gerechtigkeit? Er ist ein armer, verstörter, verängstigter Mensch. Das Herz tut einem weh bei seinem Anblick. Das Mitleid gebietet, dass man sich seiner annimmt. Ja, das muss man sagen, das wäre eine nette Obrigkeit, wenn sie darüber so dächte wie ich, herzloser Mensch. Nein, was habe ich für einen Kopf? Manchmal haben 10 Dummheiten zugleich darin Platz. Nein, nein, Sie haben gut getan, und es gebührt Ihnen Dank dafür, dass Sie sich des armen Teufels angenommen haben. Na ja, allerdings zum Beispiel, dass wir so ähnlich sind, dass wir eine solche zwillingshafte Ähnlichkeit haben, das ist eine tolle Geschichte. Aber was ist dabei? Einfach gar nichts. Die Beamten können sich alle daran gewöhnen. Und ein Fremder, der in unser Büro kommt, wird gewiss in einem solchen Umstande nichts Unziemliches und Anstößiges finden. Es ist sogar gewissermaßen etwas Rührendes dabei. Er wird sich sagen, was liegt da für ein schöner Gedanke zugrunde? Die göttliche Vorsehung hat zwei ganz ähnliche Menschen geschaffen, und die edel denkende Behörde hat sich, da sie sah, was die göttliche Vorsehung getan hat, der beiden Zwillinge angenommen. »Das ist gewiss«, fuhr Herr Goljatkin fort, indem er tief Atem holte und die Stimme ein wenig senkte. »Das ist gewiss. Das Beste wäre es, wenn all das nicht existierte, wenn nichts Rührendes da wäre und auch keine Zwillinge. Hole der Teufel diese ganze Geschichte. Und wozu war das denn nötig? Was war denn für eine besondere, keinen Aufschub vertragende Notwendigkeit vorhanden? Herr, du mein Gott!« Was hat uns da der Teufel für eine Grütze gekocht? Und dabei hat dieser Mensch so einen Charakter, so ein spaßhaftes, unangenehmes Wesen. Ein solcher Schuft ist er, eine solche Wetterfahne, ein Liebediener und Schmarotzer, so ein echter Goljatkin. Am Ende wird er sich gar noch schlecht führen und meinen Familiennamen beflecken, der Schurke. Da heißt es nun jetzt auf ihn aufpassen, ihn beaufsichtigen. Ach, ist das eine Heimsuchung. Übrigens, wieso denn? Es ist ja doch gar nicht nötig. Na, wenn er ein Schuft ist, dann mag er in Gottes Namen ein Schuft sein. Aber dafür ist der andere ein ehrenwerter Mensch. Na, wenn er nun ein Schuft sein wird, ich aber ehrenwert, dann werden sie sagen, dieser Goljatkin hier ist ein Schuft. Um den muss man sich nicht kümmern und darf ihn nicht mit dem anderen verwechseln. Der andere aber ist ehrenwert, tugendhaft, sanft, gutmütig, durchaus zuverlässig im Dienst und eines Avancements würdig. So ist das. Na gut, und sie werden uns doch verwechseln. Es sieht ihm ganz ähnlich, dass er es darauf anlegt. Ach du mein Herrgott! Und er gibt sich für einen anderen Menschen aus, gibt sich für einen anderen Menschen aus, dieser Schuft. Als ob der andere ein alter Lappen wäre, gibt er sich für ihn aus und bedenkt nicht, dass ein Mensch kein alter Lappen ist. Ach du mein Herrgott, ist das ein Unglück. Unter solchen Überlegungen und Wehklagen lief Herr Goljatkin dahin, ohne auf den Weg zu achten und beinahe ohne selbst zu wissen, wohin. Erst auf dem Newski-Prospekte kam er zu sich, und zwar nur infolge des zufälligen Umstandes, dass er mit einem Passanten so geschickt und kräftig zusammenstieß, dass beiden die Funken aus den Augen sprühten. Herr Goljatkin murmelte, ohne den Kopf in die Höhe zu heben, eine Entschuldigung, und erst als der andere, der etwas nicht sehr Schmeichelhaftes zurückgemurmelt hatte, sich bereits in beträchtlicher Entfernung befand, richtete er den Kopf auf und sah sich um, wo er denn sei. Als er dabei bemerkte, dass er sich gerade vor dem Restaurant befand, in dem er sich zur Vorbereitung auf das Diner bei Olsuf Ivanowitsch erholt hatte, fühlte unser Held auf einmal ein Kneifen und Zwicken im Magen und erinnerte sich, dass er noch nicht zu Mittag gegessen hatte und nirgends zum Diner eingeladen war. Ohne daher seine kostbare Zeit zu verlieren, lief er die Treppe zum Restaurant hinauf, um in aller Geschwindigkeit einen Bissen zu genießen und möglichst bald wieder vorzugehen. Und obgleich in dem Restaurant alles ein bisschen teuer war, so ließ sich Herr Goljatkin doch durch diesen unbedeutenden Umstand diesmal nicht zurückschrecken. Er hatte keine Zeit, sich mit so unwichtigen Dingen aufzuhalten. In einem heller leuchtenden Zimmer stand eine ziemlich dichte Schar von Gästen um das Buffet herum, auf welchem eine Menge all solcher Speisen stand, wie sie von gut situierten Leuten als Vorgericht genossen werden. Der Buffetkellner hatte alle Hände voll zu tun mit Einschenken, Hinreichen, Geld nehmen und herausgeben. Herr Goljatkin wartete ein Weilchen, bis er heran konnte, und streckte dann bescheiden seine Hand nach einer kleinen Fischpastete aus. Darauf ging er in eine Ecke, wendete den Anwesenden den Rücken zu, aß mit gutem Appetit, kehrte dann wieder zu dem Buffettkellner zurück, stellte das Tellerchen auf den Tisch, zog, da er den Preis kannte, ein 10-Kopeken-Stück heraus und legte es auf den Schenktisch, wobei er den Blick des Kellners aufwinkt, um ihn zu bedeuten, hier liegt das Geld, eine Pastete. »Sie haben einen Rubel 10 Kopeken zu zahlen«, sagte der Kellner mürrisch. Herr Goljatkin war höchst erstaunt. »Meinen Sie mich? Ich habe ja wohl nur eine Pastete genommen.« »Sie haben 11 genommen«, erwiderte der Kellner im Tone sicherer Überzeugung. »Sie irren sich wohl, meines Erachtens irren Sie sich. Ich habe ja wohl wirklich nur eine Pastete genommen.« »Ich habe gezählt. Sie haben 11 Stück genommen. Da Sie sie genommen haben, müssen Sie sie auch bezahlen. Umsonst wird bei uns nicht verabfolgt.« Herr Goljatkin war wie betäubt. »Was widerfährt mir da für eine Zauberei?« dachte er. Unterdessen wartete der Kellner auf Herrn Goljatkins Entschluss. Man umdrängte neugierig Herrn Goljatkin. Dieser griff schon in die Tasche, um einen Rubel herauszuholen und unverzüglich zu bezahlen und nur ja keine Sünde auf sein Gewissen zu laden. »Na, wenn es 11 Stück gewesen sind, meinetwegen«, dachte er und wurde rot wie ein Krebs. »Na, was ist denn dabei, dass jemand 11 Pasteten gegessen hat? Der Mensch ist eben hungrig gewesen, und da hat er 11 Pasteten gegessen, möge es ihm wohl bekommen. Zu wundern ist dabei nichts und auch nicht zu lachen.« Auf einmal war es Herrn Goljatkin, als ob er einen Stich bekäme. Er blickte auf und verstand mit einem Male das Rätsel, begriff die ganze Zauberei. Mit einem Male waren alle Zweifel gelöst. In der nach dem anstoßenden Zimmer führenden Tür, fast gerade hinter dem Rücken des Buffettkellners und mit dem Gesichte nach Herrn Goljatkin zu, in dieser Tür, die unser Held übrigens bis dahin für einen Spiegel gehalten hatte, stand ein Mensch. Stand er, stand Herr Goljatkin selbst. Nicht der alte Herr Goljatkin, nicht der Held unserer Erzählung, sondern der andere Herr Goljatkin, der neue Herr Goljatkin. Dieser andere Herr Goljatkin befand sich anscheinend in ganz vorzüglicher Stimmung. Er lächelte Herrn Goljatkin den ersten an, nickte ihm mit dem Kopfe zu, blinzelte mit den Augen, trippelte ein bisschen mit den Füßen und nahm eine Haltung an, als ob er, sobald es nötig wäre, Reißaus nehmen wolle, in das anstoßende Zimmer und dann vielleicht durch den hinteren Ausgang und so weiter, wobei dann alle Verfolgung vergeblich sein musste. In der Hand hatte er das letzte Stück der 10. Fischpastete, das er vor den Augen des Herrn Goljatkin vor Vergnügen schmatzend in seinen Mund schob. »Er hat sich für mich ausgegeben, der Schurke«, dachte Herr Goljatkin und fuhr vor Empörung auf wie eine Feuerflamme. »Er hat sich vor der Öffentlichkeit nicht gescheut. Ob man ihn wohl sieht? Wie es scheint, bemerkt ihn niemand.« Herr Goljatkin warf einen Rubel hin, als hätte er sich an ihm die Finger verbrannt und ohne des Buffettkellners vielsagendes, dreistes Lächeln, ein Lächeln des Triumphes und ruhigen Machtbewusstseins zu beachten, arbeitete er sich durch die Menge hindurch und stürmte hinaus, ohne sich umzusehen. »Gott sei Dank, dass er mich nicht noch viel Ärger kompromittiert hat«, dachte der ältere Herr Goljatkin. »Dank dem Verfahren des Gauners und dank dem Geschick ist alles noch gut abgelaufen. Nur der Kellner war ein bisschen grob, aber das durfte er. Er war ja in seinem Rechte. Er hatte 1 Rubel 10 zu bekommen, also war er in seinem Rechte. Er sagte, umsonst wird bei uns nicht verabfolgt. Er hätte nur etwas höflicher sein sollen, der Schlingel.« All dies sagte sich Herr Goljatkin, während er die Treppe hinunterstieg und auf die Stufen vor der Haustüre trat. Auf der letzten Stufe indes blieb er wie angenagelt stehen und errötete auf einmal so stark, dass ihm in einem Anfalle von gekränktem Ehrgefühl sogar die Tränen in die Augen traten. Nachdem er etwa 1/2 Minute wie ein Pfahl dort gestanden hatte, stampfte er auf einmal entschlossen mit dem Fuße auf, sprang mit einem Satze auf die Straße hinunter und rannte, ohne sich umzusehen, atemlos, ohne Müdigkeit zu verspüren, zu sich nach Hause nach der Schestilowodschnaja Straße. Zu Hause ließ er sich nicht einmal Zeit, seinen Uniformrock auszuziehen, ganz gegen seine Gewohnheit, es sich zu Hause bequem zu machen. Ja, er nahm nicht einmal zur Vorbereitung die Pfeife zur Hand, sondern setzte sich sofort aufs Sofa, zog sich das Tintenfass heran, ergriff eine Feder, suchte sich einen Bogen Briefpapier heraus und machte sich daran, mit einer Hand, die vor innerer Aufregung zitterte, das nachstehende Schreiben aufs Papier zu werfen. »Mein geehrter Herr Jakow Petrowitsch, ich würde nicht die Feder ergreifen, wenn mich nicht meine Lage und Sie selbst, mein Herr, dazu zwängen. Glauben Sie mir, dass nur die Notwendigkeit mich dazu gebracht hat, mit Ihnen in derartige Erörterungen einzutreten, und daher bitte ich Sie vor allen Dingen, dieses, mein Verfahren, nicht als wohlüberlegte Absicht, Sie, mein Herr, zu beleidigen, sondern vielmehr als die notwendige Folge der jetzt zwischen uns bestehenden Beziehungen aufzufassen. Es scheint, so ist es gut anständig und höflich, wiewohl nicht ohne Kraft und Festigkeit. Ich möchte meinen, er hat keinen Anlass, sich dadurch beleidigt zu fühlen. Zudem bin ich in meinem Rechte, dachte Herr Goljatkin, indem er das Geschriebene durchlas. Ihr unerwartetes, seltsames Erscheinen, mein Herr, in jener stürmischen Nacht, nachdem meine Feinde, deren Namen ich aus Verachtung gegen sie verschweige, sich so roh und unanständig gegen mich benommen hatten, war der Keim aller der Missverständnisse, die gegenwärtig zwischen uns bestehen. Ihr hartnäckiges Verlangen, mein Herr, Ihren Willen durchzusetzen und gewaltsam in den Kreis meines Daseins und aller meiner Lebensverhältnisse einzudringen, überschreitet alle Grenzen, die schon durch die Höflichkeit und die einfachste gesellschaftliche Rücksichtnahme gezogen sind. Ich glaube, ich brauche hier nicht daran zu erinnern, mein Herr, wie Sie mir mein Aktenstück und meinen eigenen ehrlichen Namen entwendet haben, um von der vorgesetzten Behörde ein Lob einzuernten, das Sie nicht verdienten. Ich brauche hier auch nicht daran zu erinnern, dass Sie absichtlich in beleidigender Form es ablehnten, sich auf die bei diesem Falle nötig gewordenen Auseinandersetzungen einzulassen. Um schließlich alles zu sagen, erwähne ich auch Ihr letztes seltsames, ja man kann sagen, unbegreifliches Verhalten mir gegenüber im Kaffeehause nicht. Weit entfernt, mich darüber zu beklagen, dass ich einen Rubel unnütz ausgegeben habe, kann ich doch nicht umhin, meine ganze Entrüstung zum Ausdruck zu bringen bei der Erinnerung an Ihr offenkundiges Attentat auf meine Ehre, mein Herr, und noch dazu in Gegenwart mehrerer Personen, die mir zwar unbekannt sind, aber viel gute Lebensart besitzen. »Gehe ich auch nicht zu weit«, überlegte Herr Goljatkin. Wird das auch nicht zu stark sein? Ist das auch nicht zu beleidigend, diese Hindeutung auf die gute Lebensart zum Beispiel? Na, es schadet nicht. Man muss ihm Charakterfestigkeit zeigen. Übrigens kann man ihm zur Besänftigung ein bisschen schmeicheln und ihm zum Schluss etwas Honig um den Mund streichen. Nun, wir wollen sehen. Aber ich würde Sie, mein Herr, mit meinem Briefe nicht belästigen, wenn ich nicht fest überzeugt wäre, dass der Edelmut Ihrer Herzenempfindungen und Ihr offener, gerader Charakter Ihnen selbst die Mittel zeigen werden, alle begangenen Versehen wieder gut zu machen und alles in den früheren Stand zurückzuversetzen. Ich bin der festen Hoffnung und Überzeugung, dass Sie meinem Briefe nicht eine für Sie beleidigende Deutung geben werden und gleichzeitig, dass Sie sich nicht weigern werden, über diesen Fall eine eingehende briefliche Erklärung abzugeben. Mein Diener hat Auftrag, diese zurückzubringen. In dieser Erwartung, mein Herr, habe ich die Ehre zu sein, Ihr ergebenster Diener, J. Goljatkin. Na, so ist alles schön. Die Sache ist besorgt. Es ist also schon zu brieflichen Auseinandersetzungen gekommen. Aber wer ist daran schuld? Er ist selbst daran schuld. Er selbst versetzt einen Mitmenschen in die Notwendigkeit, briefliche Erklärungen zu verlangen. Und ich bin in meinem Rechte. Nachdem Herr Goljatkin den Brief zum letzten Male durchgelesen hatte, faltete er ihn zusammen, siegelte ihn zu und rief Petruschka. Petruschka erschien nach seiner Gewohnheit mit verschlafenen Augen und sehr ärgerlicher Miene. »Nimm diesen Brief hier, mein Lieber, verstehst du?« Petruschka schwieg. »Nimm ihn und trage ihn nach der Kanzlei. Da suche den dejurierenden Beamten, den Gouvernementssekretär Varamejew. Varamejew hat heute de jour. Verstehst du auch? Ja. Ja, kannst du nicht sagen. Jawohl, Herr. Frage nach dem Sekretär Varamejew und sage ihm, so und so, mein Herr lässt sich Ihnen empfehlen und bittet Sie ganz ergebenst, in dem Adressenverzeichnis unserer Behörde nachzusehen, wo der Titularrat Goljatkin wohnt. Petruschka schwieg, und es kam Herrn Goljatkin so vor, als ob er lächelte. Na, also erkundige dich bei ihm nach der Adresse und bringe in Erfahrung, wo der neu eingetretene, beamte Goljatkin wohnt. Sehr wohl. Frage nach der Adresse und bestelle dann diesen Brief an die Adresse, verstehst du? Ja. Wenn du da bist, nämlich da, wo du den Brief hinträgst, dann wird der Herr, dem du diesen Brief abgibst, also Herr Goljatkin, was lachst du denn, du Tölpel? Worüber sollte ich lachen? Was geht's mich an? Ich kümmere mich um nichts. Unser Rainer hat nichts zu lachen. Na also, wenn der Herr dich fragen sollte, wie es deinem Herrn geht, wie er sich befindet und so weiter, na, irgend so etwas wird er dich wohl fragen, dann schweige du und antworte, meinem Herrn geht es ganz gut, und er lässt sie um eine eigenhändige Antwort bitten. Verstehst du? Jawohl, Herr. Na also sage, meinem Herrn geht es ganz gut, und er ist gesund und er wird gleich einer Einladung Folge leisten. Aber sie lässt er um eine briefliche Antwort bitten. Verstehst du? Ja. Na dann geh. Nein, was hat man mit diesem Dummkopf für Mühe? Er lacht sich was, weiter kann er nichts. Worüber lacht er denn? Was habe ich mit ihm schon für Ärger erlebt? Übrigens wird es sich vielleicht noch gut gestalten. Dieser Schurke wird sich jetzt gewiss ein paar Stunden lang herumtreiben und irgendwohin verschwinden. Man kann ihn nirgends hinschicken. Ist das ein Elend? Dieses Elend ist doch gar zu arg geworden. Ende von Kapitel 9, Teil 1.